WDR 5 Doc 5, das Feature. Gestern haben in einem Referendum die Bewohner der Krim über die Zukunft ihrer Heimat entschieden. Aus diesem Anlass haben wir unser Programm geändert. Das Feature über Kindesmisshandlung ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Gehört die Ukraine zu Europa oder zu Russland? Fragen, die sich heute genauso stellen wie nach der Auflösung der UdSSR im Jahr 1991 oder zur Zeit der Orangenen Revolution. Hinter dem Streit verbergen sich jahrhundertealte Bruchlinien. Ukraine bedeutet Grenzland. Russen, Ukrainer und andere Völker leben hier zusammen. Wie aber formt man aus einem Grenzland einen modernen Nationalstaat? Um das herauszufinden, ist Uli Hufen durch die Ukraine gereist. Damals war Viktor Juschtschenko Präsident und Vorgänger des gerade abgesetzten pro-russischen Präsidenten Janukowitsch. Nun haben seine alten Weggefährten die Macht zwar zurückerobert, aber die Probleme und Konflikte der ukrainischen Nation sind dieselben geblieben. Можно вас на одну секунду для немецкого радио? Что это за памятник? Зачем вы фотографируете здесь? Entschuldigung, hätten Sie einen Moment Zeit? Könnten Sie mir sagen, was es mit dem Denkmal hier auf sich hat? А я не местная. Ich bin gar nicht aus Kiew. Das macht nichts. Da ist doch die Inschrift. Das Denkmal für die Wiedervereinigung des Ukrainischen mit dem russischen Volk. Kiew, Hauptstadt der Ukraine, 10 Uhr abends. Hoch über dem träge dahinfließenden Dnieper treffen sich Abend für Abend junge Leute, Liebespaare und Touristen, um die frische Luft, Flaschenbier vom Kiosk und die feine Aussicht über Fluss und Stadt zu genießen. Quer über die Aussichtsplattform am Rande des Kreschtschatyk-Parks spannt sich ein gigantischer Bogen aus Stahl. Darunter ein Denkmal aus alter Zeit. Вот это молодой человек идет украинец, вот это россиянин, и они соединяют свои руки, смотрите, гербом или что там. Das hier ist ein junger Ukrainer und das ein junger Russe und gemeinsam halten sie mit ihren Händen, was ist das eigentlich? Ein Wappen? Советского Союза еще воссоединение, СССР. Das Wappen der Sowjetunion, das ist noch sowjetisch. Aber die Inschrift, die sieht irgendwie komisch aus, oder? Ja, als ob man darauf geschossen hätte. Geschichte wird gemacht. Die Erfindung der ukrainischen Nation. Ein Feature von Uli Hufen. Januar 1654. Perjaslavl. Südlich von Kiew. Der Führer der Saporoscher Kosaken, Etman Bogdan Chmelnitsky, beruft den Großen Rat ein. Er hat einen schicksalhaften Entschluss gefasst und will seine Untergebenen von dessen Richtigkeit überzeugen. Die Kosaken, so will es Chmelnitsky, sollen dem russischen Zaren Alexei die Treue schwören. Seit dem 15. Jahrhundert siedeln zwischen Polen-Litauen, Russland und dem Khanat der Krim-Tataren die Kosaken als freie Bauern. Ohne militärische Fähigkeiten können sie im Grenzland nicht überleben, und so geht den Kosaken schnell der Ruf voraus, furchtlose Räuber und Krieger zu sein. Einige Kosaken treten als Söldner in den Dienst des polnischen Königs ein, manche werden in den polnischen Adel aufgenommen. Doch die Mehrzahl der Bauern im Kosakenland leidet unter der Oberherrschaft des polnischen Adels und fühlt sich zudem religiös benachteiligt. 1648 machen sie sich schließlich in einem großen Aufstand Luft. Unterdrückte Bauern, unzufriedene kosakische Krieger und deklassierte Adlige wie Bogdan Chmelnitsky erheben sich gegen Polen-Litauen. Das war früher eine ganz normale Inschrift. Und dann hat sie irgendwer erfolgreich abgeschlagen. Warum, weiß ich nicht. Das hatte sicher politische Gründe. Nein, die wurde geklaut. Orthodoxe Kosaken und muslimische Tataren schmieden ein Bündnis, dringen gemeinsam gen Westen vor, besiegen mehrfach die polnische Armee und töten Zehntausende Juden und unierte Christen. Dann zerbricht die Allianz und die Waage neigt sich zugunsten Polens. Der in Bedrängnis geratene Kosakenführer Edman Chmelnitzki sucht Schutz bei seinem orthodoxen Glaubensbruder, dem Moskauer Zaren. Doch Alexei zögert. Er weiß, ein Krieg mit Polen wäre unabwendbar. Am 11. Januar 1654 nimmt ein Abgesandter des Zaren schließlich den Treueschwur der Saporoscher Kosaken entgegen. Fortan gehören die zentralen und östlichen Teile der heutigen Ukraine zum Russischen Reich. Der russisch-polnische Krieg beginnt noch im selben Jahr. Die russisch-imperiale Geschichtswissenschaft des 18. 19. Jahrhunderts interpretierte die Allianz zwischen Zar und Kosaken als Erfüllung des natürlichen Wunsches der beiden slawischen Brudervölker nach Vereinigung in einem Staatswesen. Die Sowjetunion übernahm diese Interpretation. Und zum 300. Jahrestag der Allianz schenkte der große Bruder Russland dem kleinen Bruder Ukraine die Krim. Das war 1954. Die Inschrift wurde geklaut? Im Ernst? Sicher, die war doch aus Bronze. Die wurde geklaut und als Altmetall verkauft. Ganz einfach. 1982 errichtete die Stadt Kiew ein gigantisches Denkmal. Ein ukrainischer Arbeiter und sein russischer Bruder streben Hand in Hand der Zukunft entgegen. Von rechts schauen schnurrbärtige Kosaken, Hetman Chmelnitzki und der vollbärtige Abgesandte des Zaren wohlwollend zu. Über allen spannt sich das stählerne Band der Völkerfreundschaft. Am Anfang war das eine militärische Partnerschaft. Aber dann haben die russischen Zaren vergessen, dass die Kosaken ein freies Volk waren. Die Zaren wollten von Kosakenautonomie nichts mehr wissen und machten das Kosakenland zu einem Teil Russlands. Darum ist die Ukraine erst seit 1991 unabhängig. Wie selbstverständlich trägt der junge Mann die offizielle neue ukrainische Version der Geschichte vor. Der Chmelnitzki-Aufstand gilt neuerdings als bedeutender Akt im Kampf um nationale Unabhängigkeit. Das Kosakenhetmanat als früher ukrainischer Staat, die Kosaken als Vorläufer der ukrainischen Nation. Die Russen hingegen sind nichts als auswärtige Unterdrücker und Eroberer. Völkerfreundschaft? Von wegen. Ob die erhabene Inschrift von Altmetalldieben oder doch von nationalistisch gesinnten Geschichtsrevisionisten entfernt wurde, lässt sich nicht klären. Geblieben sind jedenfalls grobe Meißelspuren und die Löcher, in denen die Bronzebuchstaben einst verankert waren. Ich spaziere zum Maidan Jesalnyeschnosti hinüber, zum Platz der Unabhängigkeit. 2004 entfaltete sich hier vor den Augen der Welt das Drama der Orangenen Revolution. Auch auf dem Maidan stehen Denkmäler. Springbrunnen, Figurengruppen und eine riesige Säule beschwören die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine als Krönung der Geschichte einer uralten Nation. Die Denkmäler wurden im Jahr 2001 errichtet. 10 Jahre zuvor war aus der sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine ein unabhängiger Staat geworden. Mit blau-gelber Flagge und Nationalhymne. Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben? Noch wird uns lächeln, junge Brüder, das Schicksal. Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne. Und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein. Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit und bezeugen, dass unsere Herkunft die Kosakenbrüderschaft ist. Ein eigenes Land, die Feinde besiegt, die Freiheit gewonnen. In der Hymne klingt alles schön und einfach. Doch eine Frage, mit der sich die ukrainischen Eliten seit 1991 beschäftigen, bleibt ungeklärt. Wer eigentlich ist wir? Wer ist die ukrainische Nation? Der Begriff Ukraine bedeutet Grenzland. Schauen Sie sich an, wo die Grenzen zwischen den Imperien verliefen oder die Grenze zwischen der orthodoxen und der griechisch-katholischen Kirche. Die Ukraine war sehr lange gespalten. Bevor ich nach Sewastopol, Kiew und Lemberg aufbreche, kommen in Greifswald Experten aus aller Welt zum jährlichen Ukrainikum zusammen. Unter ihnen die Historiker Serhii Plochy und Jaroslav Rizak. Ihr Thema: Nation und Geschichte. There is a historian from Yale University named Tim Snyder. At some point he tried to write a history of Ukraine as a brotherland. Es gibt einen Historiker in Yale, Tim Snyder, der einmal eine Geschichte der Ukraine als Bruderland schreiben wollte. But brotherland not thinking about the something as unity, but exactly the people who were on different sides choosing this identity. Bruderland nicht im Sinne von Eintracht, sondern Brüder, die auf unterschiedlichen Seiten stehen, wie die Brüder Sheptytsky. Der eine wählte die ukrainische Identität und wurde Kirchenführer, der andere wählte die polnische Identität und wurde ein polnischer General. Like Sheptytsky brother, one chose Ukrainian identity, became a head of the church, the other chose Polish identity and became a Polish general. Jaroslav Rizak wurde 1960 nahe der polnischen Grenze in der Westukraine geboren. Heute unterrichtet er in der westukrainischen Metropole Lemberg und in Budapest. Or like Donsow brothers. The main ideologist of Ukrainian nationalism. Oder die Danzow-Brüder. Der wichtigste Ideologe des ethnisch exklusiven ukrainischen Nationalismus ist ein Mann namens Dmitri Danzow. Und das klingt nur nicht besonders ukrainisch. Danzow war Halbrusse und sein Bruder ein Freund von Lenin. Diese beiden Brüder hassten sich und redeten nicht miteinander. Und das ist ein Symbol für die Ukraine. Wie aber macht man aus einem vielfach gespaltenen, sprichwörtlichen Grenzland, in dem von jeher Russen, Ukrainer, Polen und viele andere Völker zusammenleben, einen Nationalstaat? Aus dem Studium der Geschichte weiß ich, und ich sage das auch meinen Studenten immer wieder, sich auf eine Geschichte zu einigen, ein historisches Narrativ zu haben, ist von enormer Bedeutung für eine Nation. Ohne das kann eine Nation nicht funktionieren. Serhii Plochy, geboren 1958, stammt aus der ostukrainischen Industriestadt Dniepropetrovsk. Seit 2007 ist er Professor an der Harvard University. And my feeling is that in the last years the Ukrainian historians were able to construct this new narrative. Ukrainische Historiker haben dieses Narrativ in den letzten Jahren konstruiert. Das neue nationale Paradigma erzählt die ukrainische Geschichte zunächst mal sehr viel gerechter, als das vor 1991 der Fall war. Keine Frage, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die neue Version der ukrainischen Geschichte sagt: Die ukrainische Nation ist uralt und verfügt über eine reiche Kultur. Die ukrainische Nation ist homogen, klar umrissen und unterscheidet sich deutlich von allen anderen, vor allem von der russischen. Die ukrainische Nation kämpft seit Jahrhunderten für einen eigenen Staat, wurde aber lange von auswärtigen Mächten unterdrückt, vor allem von Russland. Diese neue Wahrheit lernt das Volk in Schulen und Universitäten, aus den Massenmedien und bei Ansprachen des Präsidenten, in neu gestalteten Museen und beim Spazierengehen. Überall im Lande werden Straßen umbenannt, neue Feiertage gefeiert und neue Denkmäler errichtet, wie auf dem Maidan. The weakest point of this narrative. Der schwächste Punkt dieser neuen offiziellen Version der Geschichte ist, dass sie viele Gebiete der Ukraine und große Teile der Bevölkerung ausschließt. Der Süden und der Osten des Landes passen da einfach nicht hinein. Der Süden und Osten des Landes gehörten, im Gegensatz zum Westen, jahrhundertelang zum Russischen Reich. Hier sprechen die Menschen mehrheitlich Russisch, gehören der orthodoxen Kirche an und haben bis heute große Schwierigkeiten zu erklären, was sie eigentlich von den Russen auf der anderen Seite der Grenze unterscheidet. Als Kind habe ich immer hier gespielt. Da war die Kirche noch zerstört. Hoch wölbt sich der blaue Himmel über der Kathedrale des heiligen Wladimir. 300 Meter hinter der Kathedrale rollen die Wellen des Schwarzen Meeres ans Ufer. Weiter westlich schaukeln russische Kriegsschiffe in der Bucht von Sevastopol. Und ich habe mir immer die alten Fresken angesehen und wusste einfach, dass diese Kathedrale auf jeden Fall wieder aufgebaut wird. Und so ist es gekommen. Vom Trubel des Sevastopoler Hafens ist auf der Halbinsel Chersones wenig zu spüren. Ein paar Bäume wiegen sich im Wind, Touristen streifen durch die Ruinen einer antiken Siedlung. Chersones war einst eine bedeutende griechische Handelsstadt, lange bevor Sevastopol gegründet wurde. Die Kirche hat zwei Etagen. Schauen Sie, wie dick die Mauern sind. In die untere Kathedrale sind die Mauern der Kirche mit eingegangen, in der Großfürst Wladimir im Jahr 988 getauft wurde. Von hier ging die Taufe der Kiewer Rus aus. Hier heiratete Wladimir die byzantinische Prinzessin Anna. Das heißt, er verließ die Kirche nicht als Großfürst von Kiew, sondern gewissermaßen als byzantinischer Kaiser. Olga Kowalik ist Kunsthistorikerin und erzählt die Geschichte der mittelalterlichen Kiewer Rus so, wie sie seit Jahrhunderten russische und sowjetische, aber auch deutsche oder amerikanische Historiker erzählen. Danach ist Chersones ein zentraler Ort der russischen Geschichte, weil die Kiewer Rus der erste russische Staat war. Doch seit einigen Generationen beschreiben ukrainische Historiker Chersones als Ort der ukrainischen Geschichte. Russland, so sagen sie, gab es doch im 10., 11. oder 12. Jahrhundert noch gar nicht. Die Rus und Russland, das sei keineswegs dasselbe. Und Moskau war damals noch nicht einmal gegründet. Damit haben sie recht. Nur die ukrainischen Historiker vergessen gern, die Ukraine gab es damals ebenso wenig. Der Begriff Ukraine tauchte erst Jahrhunderte später auf und bezeichnete kein Land, sondern Grenzgebiete. Вот как священника не волнует. Как священник у нас нет границ, я это говорю искренне, что нет границ, нет никаких сложностей. Она вот на прошлой неделе была в Москве в Троице-Сергиевой лавре. Я не заметил перемещения из Украины в Москву. То есть нет, незаметно все это происходит. Mich als Priester interessiert das nicht. Letzte Woche war ich bei Moskau im Dreifaltigkeitskloster von Sergiev Posad. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich über eine Grenze gefahren bin. Vater Sergi ist der Vorsteher der Wladimir-Kathedrale. Er ist Weißrusse, wurde in Russland geboren und lebt seit er 15 ist auf der Krim in der Ukraine. Das Wort Russisch benutzt Vater Sergi so, wie es im imperialen Russland im 18. und 19. Jahrhundert benutzt wurde. Nicht als Bezeichnung eines Volkes, sondern als Sammelbegriff für alle orthodoxen Christen. Die slawischen Völker sollten zusammen sein. Sie haben dieselben Wurzeln, dieselbe Sprache. Uns alle hat derselbe Fürst Wladimir getauft. Darum sollten wir zusammen sein. Ich weiß nicht, in welcher Form. Ein Staatenbund. Es muss Verträge geben. Die Entfremdung, die wir gerade erleben, ist jedenfalls schlimm. Das Zentrum dieses Staatenbundes muss in Moskau liegen, versteht sich. Doch Vater Sergi mag nicht über Spannungen zwischen Russland und der Ukraine reden und über seine eigene Rolle gleich gar nicht. Dabei ist offensichtlich, dass er als orthodoxer Kirchenführer über beste Verbindungen nach Moskau verfügt. Immerhin wurde die Renovierung der im Zweiten Weltkrieg von deutschen Bombern zerstörten Kathedrale mit Geld aus Moskau bezahlt. Vater Sergi, was ist eigentlich mit unserer Flotte los? Olga Kowalik, die mich mit Vater Sergi bekannt machte, ist unbekümmerter. Stellen Sie sich vor, ich rufe heute Gorbatschow an von der Flagge der Heimat, ein Kapitän ersten Ranges, und sage, hier ist ein deutscher Journalist, Sie sollten sich mit ihm unterhalten. Da sagt er, also wissen Sie, ich würde gern, aber man hat uns solche Gespräche verboten, damit nichts Falsches gesagt wird. Also das ist doch der Abgrund, ein Kapitän ersten Ranges. unsere Flotte, das ist die russische Schwarzmeerflotte, die seit 1783 ihren Heimathafen in Sewastopol hat. Doch Vater Sergei grummelt nur etwas Unverständliches und setzt an zu einer gewundenen Predigt über die Pflicht des Christenmenschen zum Frieden. Juni 2008. Sewastopol feiert seinen 225. Geburtstag. In einem Neubaugebiet am Stadtrand weiht Bürgermeister Sergei Kunitsin ein Denkmal für den Kosaken-Etman Petr Sagadatschny ein. Jetzt wird niemand mehr daran zweifeln, dass Sewastopol eine ukrainische Stadt ist, erklärt Kunitsin den versammelten Journalisten. Etman Sagadatschny war 1783, als Sewastopol gegründet wurde, zwar schon mehr als 160 Jahre tot, aber den von Präsident Juschtschenko per Dekret eingesetzten Bürgermeister ficht das nicht an. Immerhin soll Sagadatschny auf Raubzügen mehrfach in der Gegend gewesen sein. Und besonders wichtig, er war kein Russe. Die prorussischen Aktivisten in Sewastopol antworten prompt. Im Schutze der Nacht errichten sie ein Denkmal für Katharina die Große, direkt an der Hafenpromenade, die bis heute Leninstraße heißt, gegen den Willen der Kiewer Regierung. Wir weihen heute ein Denkmal für Katharina, die Gründerin von Sewastopol, ein, verkündet der von der Bevölkerung der Stadt gewählte Vorsitzende des Stadtrats, Valeri Saratov. Und ich denke, das ist eine ernste Sache, weil Sewastopol eine gute Stadt ist, die dem Vaterland, gemeint ist Russland, seit 225 Jahren treu dient. Die Fahrt mit dem Sammeltaxi hinüber zum Hafen dauert nur ein paar Minuten. Am Straßenrand lächelt ein kleines Mädchen unter einem blauen Regenschirm von riesigen Werbeflächen herab. Ich bin in Sicherheit. Und du? Dazu der Slogan Ukraine plus NATO ist gleich Sicherheit. Obwohl in Sewastopol jeder Russisch spricht, ist die Sprache des Posters ukrainisch. Das Gesetz verlangt es so. Wenn wir den ganzen Süden nehmen, das, was man Neurussland nennt. Hier. Atschakow, Odessa, dann Ismail hier, Cherson, Nikolajew. Das hat alles Fürst Potjomkin begründet. Nikolajew, Cherson, das alles hier. Das ist Potjomkin, Knecht. In einem Café am Hafen sitzt mir ein hochrangiger Kosake gegenüber. Kosaken-Ataman Alexander Glushakov. Ein Mann, der von der NATO gar nichts hält. Mit dem Zeigefinger fährt er langsam von West nach Ost über eine Landkarte der Ukraine, um historische und geografische Fakten zu veranschaulichen. Und als der Konkurs auf den знаменитого украинца за всю историю. Es gab ja kürzlich diesen Wettbewerb. Der berühmteste Ukrainer der Geschichte. Glushakov ist Mitte 50, war früher sowjetischer Marineoffizier und vertritt im Stadtparlament von Sewastopol die russische Partei. Я задал вопрос. Говорю: "А, посмотрите, кому вы обязаны?" Und ich habe die Leute gefragt, wem verdankt ihr es denn, dass ihr heute den ganzen Süden habt, mit Anschluss ans Schwarze Meer, inklusive der Krim? Das verdankt ihr der Zarin Katharina und dem Fürsten Potjomkin. Er hat all diese Städte begründet. Er hat den Süden erobert. Wer also ist der berühmteste Ukrainer? Wer hat mehr geleistet als er? Niemand. Der russische Fürst Potjomkin müsste der wichtigste Ukrainer sein. Нет, это русский князь Потёмкин, то есть он должен быть самым почётным украинцем у вас на территории. 7. Juni 1942. Der deutsche Sturm auf Sewastopol beginnt. Ganz langsam erlahmt der Widerstand und entscheidende Verteidigungspositionen fallen in die Hände der Deutschen. Am 30. Juni schließlich kapituliert Sewastopol. Was man auch sagt, Sewastopol ist eine Stadt russischen Ruhms. Ataman Glushakov ist ukrainischer Staatsbürger, betrachtet sich kulturell aber als Russe. Glushakovs Frau ist Ukrainerin, seine Mutter eine Kosakin aus dem Ural. Ob seine Kinder Russen, Ukrainer oder Kosaken sind, Glushakov kann es nicht sagen. Unsere Vorfahren, entschuldigen Sie bitte die großen Worte, haben hier ihr Blut vergossen auf jedem Zentimeter Erde. Und dabei haben sie keine Unterschiede gemacht zwischen Russen, Ukrainern, Weißrussen und anderen Nationalitäten. 8 Monate konnte die Stadt gegen einen übermächtigen Gegner verteidigt werden. Nun fällt sie zum zweiten Mal in weniger als 100 Jahren in ausländische Hände. Nach Engländern und Franzosen im Krimkrieg ziehen diesmal deutsche Eroberer in Sewastopol ein. Zehntausende sowjetische Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft. Die Stadt liegt in Trümmern. Als die Rote Armee Sewastopol am 9. Mai 1944 zurückerobert, sind noch 9 Häuser unversehrt. Kurz darauf wird die Stadt zur Heldenstadt erklärt. Sewastopol war Russland. Und der Herr bringt letztlich alles wieder auf die rechte Bahn. Wir arbeiten daran, um auf legalem Weg alles wieder auf die rechte Bahn zu bringen. Das war russisches Territorium. Auf die rechte Bahn heißt zurück nach Russland. Ohne Frage. Aber ich unterstreiche, auf legalem Weg. Wir sehen doch im Kaukasus, wozu Konflikte führen. Dort hat man den Völkern einfach nicht zugehört. Dazu kam die Aggression Georgiens und dann musste man diese Völker selbstverständlich retten. Wir unterstützen das Vorgehen der Russischen Föderation, das einen großen Kaukasuskrieg verhindert hat. Natürlich. Ataman Glushakov bestellt noch eine Runde Kaffee und belegte Brote. Dann setzt sich ein junger Kollege aus dem Stadtparlament zu uns. Jewgeni Dubnin vertritt den Natalia Vitrienko-Block. Eine vage, pro-sowjetisch und antikapitalistisch gestimmte Partei, die wie viele Parteien in der Ukraine nach ihrem Gründer und Chef benannt ist. Die Sprache ist das zentrale Problem. Ich bin zur Hälfte Russe, zur Hälfte Ukrainer, wie 80% der Bevölkerung des Landes. Bin ich also Russe oder Ukrainer? Ich weiß es nicht. Ich soll Ukrainisch können und ich kann es auch. Wenn ich will, kann ich Ukrainisch reden. Wenn ich will. Wenn ich nicht will, spreche ich auch nicht ukrainisch. Das ist alles. Die russische Partei von Ataman Glushakov und der sozialistische Vitrienko-Block sind radikale Gegner von Viktor Juschtschenko. Sein Geschichtsbild ist ihnen fremd. Seine Wirtschaftspolitik halten sie für inkompetent und einen NATO-Beitritt der Ukraine lehnen sie ab. Wir haben nichts gegen die Amerikaner, solange sie uns in Ruhe lassen. Aber wir haben etwas dagegen, wenn sie uns erklären, wie wir die Kartoffeln zu kochen haben. Das mit den Kartoffeln ist egal, aber wenn Sewastopol eine NATO-Base erhält und die NATO ist ganz offensichtlich ein Gegner Russlands, was soll dann werden? Der Bevölkerung, wie sollen die leben, wenn wir zu einem Militärblock gehören, der der Feind Russlands ist? Das geht doch nicht. Langsam setzt sich der Schlafwagen-Express, der mich von Sewastopol nach Kiew bringen wird, in Bewegung. 1000 Kilometer in 17 Stunden. Gemächlich zuckeln die blauen Waggons über die Krim. Am Festland angelangt, führt der Weg zunächst nach Nordosten, in jenes Gebiet, wo vor 500 Jahren die Saporoger Kosaken herrschten. Gegen 2 Uhr nachts erreichen wir Dnepropetrovsk, Heimat von Serhii Plochy, Professor für ukrainische Geschichte an der Harvard-Universität, den ich in Greifswald traf. Very much what we see in Ukraine, especially in eastern Ukraine and central Ukraine, is a clash of two types of narrative. Was wir heute erleben, ist ein Clash von zwei historischen Narrativen. Das eine geht letztlich zurück auf das russisch-imperiale Narrativ aus dem 19. Jahrhundert und auf sowjetische Texte. Die Regierung versucht nun, Gegen-Events zu inszenieren. Die Schlacht von Konotop zum Beispiel, wo 1569 russische Truppen von einer Kosakenarmee geschlagen wurden. Diese Auseinandersetzungen bringen keine Versöhnung und sie bringen uns einem besseren Verständnis der ukrainischen Geschichte nicht näher. In many ways, especially in his first months in power, he was trying to have to reconcile. In seinen ersten Monaten als Präsident hat Juschenko sich um Aussöhnung bemüht, aber es funktionierte nicht. Seit 2006 wurde er immer radikaler. Er denkt wie ein Galizier. Dort in der Westukraine gibt es eine Art Norm für die ukrainische Identität. Eine Sprache, ein historisches Narrativ. Jaroslav Rizak, Professor für Geschichte in Lemberg und in Budapest. Probably he is the first Ukrainian president who is genuinely interested in history. But the kind of history that he Juschenko ist wahrscheinlich der erste ukrainische Präsident, der wirklich an Geschichte interessiert ist. Aber die Art von Geschichte, die er erzählt, die ist sehr einseitig. Manchmal fehlt es schlicht an wissenschaftlichem Input. Ich habe den Eindruck, dass die heutige Regierung davon überzeugt ist, dass sie der Gesellschaft eine Version der Geschichte durch politisches Handeln aufzwingen kann. Sie will eine Variante der Geschichte per Dekret durchsetzen. Aber das wird nicht funktionieren. And this certainly can't happen, is not happening, and probably will not happen. Präsident Juschenko und seine Administration stricken an einem doppelten Geschichtsmythos. Die Ukraine als unschuldiges Opfer des Moskauer Imperiums und als Heimat heldenhafter Widerstandskämpfer. Stellvertretend für den Opferaspekt des Ukraine-Mythos steht im 20. Jahrhundert die Hungerkatastrophe von 1932-33. Der offizielle ukrainische Begriff für die Hungerkatastrophe ist Holodomor. Manche Autoren in der Ukraine sprechen von Holocaust, aber offiziell heißt es Holodomor, Tod durch Hunger. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte der ukrainische Präsident: In der Ukraine sind damals bis zu 10 Millionen Menschen gestorben. Der Holodomor war vielleicht die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Die ukrainische Akademie der Wissenschaften teilt mit, dass nach neuesten Berechnungen in der Ukraine zwischen 3 und 3,5 Millionen Menschen im Holodomor umgekommen sind. Die Zahl der Opfer in der gesamten Sowjetunion belaufe sich auf 6 bis 7 Millionen Tote. Eine Gesetzesinitiative des ukrainischen Präsidenten Viktor Juschenko sieht vor: Die Leugnung des Genozidcharakters der Hungerkatastrophe von 1932-33 unter Strafe zu stellen. Generally, the consensus is that der Konsens sagt, Holodomor was a man-made famine. Der Holodomor war eine von Menschen verursachte Hungerkatastrophe, ausgelöst durch Stalins Agrarpolitik. It was a major es war ein tragisches Ereignis von großer Bedeutung in der ukrainischen Geschichte. Darüber herrscht Konsens. Die offizielle Linie der Regierung sagt, es war ein Genozid. Warum musste Viktor Juschenko die von Stalins Agrarpolitik ausgelöste Hungerkatastrophe von 1932-33 zum Genozid am ukrainischen Volk erklären? Warum hält er es für nötig, die wissenschaftlich belegte, grauenhaft hohe Zahl der Opfer noch zu verdreifachen? Juschenkos Holodomor-Politik hat für viel böses Blut gesorgt in den Beziehungen zu Russland, aber auch innerhalb der Ukraine. Doch bei allem Streit um die Toten der Hungerkatastrophe trauert das ganze Land. Weit mehr Zündstoff birgt dagegen der zweite Aspekt des neuen Nationalmythos: die Ukraine als Heimat heldenhafter Widerstands- und Unabhängigkeitskämpfer. In Kiew angekommen, mache ich mich auf den Weg zum Staatlichen Museum für ukrainische Geschichte. Vor dem Museum stoße ich auf eine lange Reihe von Souvenirständen. Im Angebot Schals und T-Shirts in den ukrainischen Landesfarben, Matrioschka-Figuren, wahlweise mit den Gesichtern der kommunistischen Generalsekretäre oder mit denen arabischer Terroristen von Arafat bis Bin Laden. Dazu tonnenweise Sowjetnostalgie. Lenin-Büsten und Abzeichen, rote Fahnen und sowjetische Militarier. Orden, Ferngläser, Mäntel. Die sowjetischen Sachen, die Büsten, die Flaggen, das verkauft sich. Die Leute erinnern sich an die Geschichte der Sowjetunion. Offenbar nicht ungern. Nein, warum denn? Im Gegenteil, jedenfalls eher positiv als negativ. Im benachbarten Museum für ukrainische Geschichte denkt man offensichtlich anders. Seit 1991 wird die Sowjetunion hier eindeutig negativ dargestellt. Ich bin ja in den 70er und 80er Jahren in Kiew in die Schule gegangen. Damals wurde alles stark russifiziert. Ein Ukrainer zu sein, das galt damals als unfein. Die ukrainische Sprache galt als provinziell. Es wurde behauptet, das Ukrainische sei nichts als eine Mischung aus verdorbenem Russisch und verdorbenem Polnisch. Larissa Kotzel hat als Historikerin an der Neugestaltung des Museums mitgewirkt. Vor 1991 erzählte das Museum die Geschichte der Ukraine als Geschichte einer bedeutenden Teilrepublik der Sowjetunion. Heute erzählt es vor allem von imperialer Unterdrückung und ukrainischem Widerstand. Die erste wichtige Ausstellung der postsowjetischen Zeit, noch während der Perestroika, war eine Ausstellung zum 17. Jahrhundert, für die der Saal zur Kosakengeschichte komplett umgebaut wurde. Als die Ukraine unabhängig wurde, begannen wir über die sowjetischen Dissidenten zu reden und über die OUN-UPA, die im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der Ukraine kämpfte. München, 15. Oktober 1959. Gegen Mittag fällt Stepan Bandera, Führer der Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, im Treppenhaus der Kreitmeierstraße 7 einem Mordanschlag zum Opfer. Ein Agent des sowjetischen Geheimdienstes, Bogdan Staschinski, sprüht Bandera Cyankali ins Gesicht. Er stirbt noch am Tatort. Seit Ende der 20er Jahre kämpfte Stepan Bandera für einen unabhängigen ukrainischen Staat. Sein Mittel? Terror. Bei Mordanschlägen der 1929 gegründeten Organisation ukrainischer Nationalisten kommen Dutzende Menschen ums Leben, darunter der polnische Innenminister. Die meisten Opfer sind allerdings Ukrainer, die den nationalistischen Furor der OUN ablehnen. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, wittert Bandera eine Chance. Im Kampf für eine unabhängige Ukraine ist ihm jede Hilfe recht. Auch die der Nazis. Kein noch so nobles Ziel, und sei es die Freiheit und Souveränität der Nation, kann einen Genozid, das Abschlachten von Zivilisten, Gewalt, Vergewaltigung und die brutale Unterdrückung von Nachbarn rechtfertigen. Bemerkte der polnische Präsident Kwasniewski 2003 zur Rolle der ukrainischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg. Viktor Juschtschenko ist das egal. Die Organisation ukrainischer Nationalisten und ihr militärischer Arm UPA gelten ihm als Patrioten. Den Oberbefehlshaber der UPA, Roman Schuchewitsch, erklärte er 2007 posthum zum Helden der Ukraine. Denkmäler und Museen für Bandera, Schuchewitsch und die OUN schießen in der Westukraine wie Pilze aus dem Boden. 30. Juni 1941. Die deutsche Wehrmacht besetzt Lemberg. Mit dabei das ukrainische Bataillon Nachtigall. Seine Mitglieder radikale ukrainische Nationalisten. Ihr Führer Stepan Bandera. Von der Wehrmacht geduldet, übernehmen die Nationalisten in Lemberg das Kommando. Tagelang treiben sie Juden und Kommunisten durch die Stadt, quälen und erschlagen sie. Als Bandera eine unabhängige Ukraine ausrufen lässt, wird er jedoch von den Nazis verhaftet und nach Berlin gebracht. Fortan schwanken die ukrainischen Nationalisten zwischen Kollaboration und Widerstand, gründen Ende 1942 die ukrainische Aufstandsarmee UPA, die sowohl gegen die Nazis wie gegen die Rote Armee kämpft und nebenbei Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung verübt. 1944 wird die UPA von der Roten Armee überrannt. Nach dem Krieg lebt Stepan Bandera in München. Von hier aus koordiniert er die Unabhängigkeitsbewegung in der Ukraine. Tausende Kämpfer und Sympathisanten kommen um oder landen im Gulag, bevor Moskau den bewaffneten Widerstand Anfang der 50er Jahre bricht und Bandera schließlich töten lässt. Wie wir uns heute zum Terrorismus stellen, das ist das eine. Aber es gab Zeiten, wo man davon ausging, dass es ohne Terror nicht geht. Nehmen Sie die nationalen Befreiungskriege. Ohne die Befreiungskriege wären die Niederlande nicht unabhängig geworden. Praktisch alle Staaten in Europa. Die USA, was war denn das? Unabhängigkeitskampf oder Terrorismus? Als sie die Philadelphia versenkt haben, war das kein terroristischer Akt? Sicher. Es gab viele solche Dinge. Aber wenn man die Unabhängigkeitserklärung der USA mit den Texten der ukrainischen Nationalisten vergleicht, da gibt es ernste Unterschiede. Die wurden ja auch zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Und denken Sie daran, die ukrainischen Nationalisten hatten gute Kontakte zu den deutschen Nationalsozialisten. Eben. Aber denen errichtet bei uns niemand Denkmäler. Bei uns ist auch nicht jeder dafür, ich zum Beispiel. Es gibt Dinge, für die man niemals Denkmäler errichten sollte. Man versucht das ja heute nach Kräften zu verheimlichen, aber sogar bei uns im Museum haben wir Erschießungslisten der OUN. Da stehen Komsomolzen drauf, Ärzte, sowjetische Spezialisten, die in die Westukraine geschickt wurden, Juden. Ich denke, dass keine Idee richtig ist, die die Vernichtung der Zivilbevölkerung vorsieht. Es darf keine Ziele geben, für die man jüdische Opas umbringen darf oder Lehrer, die aus der sowjetischen Ukraine in die Westukraine kamen, also aus dem Teil, den die Nationalisten für russifiziert hielten, oder Ärzte. Das geht nicht, oder? Der Souvenirverkäufer vor dem Museum hatte es grober formuliert, als ich ihn fragte, was eigentlich aus den Merchandising-Produkten der Revolution von 2004 geworden ist. Orange Schals und T-Shirts mit den Gesichtern der Revolutionshelden Julia Timoschenko und Viktor Juschenko, die gehörten vor kurzem noch zu den beliebtesten Ukraine-Souvenirs. Bei uns gibt's das nicht. Vielleicht auf dem Maidan, aber wir verkaufen solche T-Shirts nicht. Warum? Juschenko und Timoschenko, die sind einfach nicht populär. Jedenfalls nicht bei uns. Was heißt das? Bei uns? Wir sind einfach Kommunisten. Wir unterstützen Russland und die Sowjetunion und nicht die Bandera-Faschisten, die Denkmäler in Lemberg aufstellen. Stimmt doch. Und unser Präsident, der ist genauso einer. Und weiter geht's Richtung Westen zu den Bandera-Faschisten nach Lemberg. Von Kiew nach Lviv, wie die Stadt auf Ukrainisch heißt, sind es 10 Stunden Zugfahrt. Irgendwann in dieser Nacht verlasse ich das Gebiet, das über Jahrhunderte zu Russland gehörte, und komme nach Galizien. Also, um es einfach zu sagen, aber hoffentlich nicht zu einfach. Wenn man Galizien und die Westukraine aus der Ukraine entfernen würde, erhielte man eine Art Weißrussland. Ein großes Land mit einer instabilen nationalen Identität. Galizien war immer weit vorne, wenn es darum ging, die ukrainische Identität als etwas Eigenes zu formulieren. Anders als die Polen und anders als die Russen. Im 19. Jahrhundert gab es in Galizien einen extrem starken polnischen Nationalismus. Das war der einzige Nationalismus, der zählte. Die lokalen polnischen Eliten waren sehr kämpferisch und sie versuchten, die lokale ukrainische Bevölkerung zu assimilieren. Die Polen sagten, ihr Ukrainer habt gar nichts, ihr habt keinen Staat, in eurer Geschichte gibt es keinerlei Heroismus, ihr seid ja im Grunde alle Bauern. Darum habt ihr keine Ambitionen auf einen Nationalstaat und verdient ihn auch nicht. Als Reaktion darauf formulierte die lokale westukrainische Intelligenz ihren eigenen heroischen Diskurs. Fantasievoll lieh sie sich die Kosaken der anderen Ukraine aus. Es gab zwar in der Westukraine nie Kosaken, aber der Zweck heiligt die Mittel. Was wichtig ist, die Kosaken haben die polnischen Nationalisten gelegentlich sogar besiegt. What's also very important that this Ukrainian Cossack used to defeat Polish nationalists from time to time. Als ich in Lemberg ankomme, streiken die Taxifahrer. Eine Straßenbahn aus sowjetischen Tagen bringt mich in die Innenstadt. Schon von Weitem fallen die vielen Kirchen ins Auge. Überall trifft man auf Betende. Orthodoxe, Unierte, katholische, armenische Christen. Sie bekreuzigen sich vor den vielen Kruzifixen auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Sie kaufen Heiligenbilder und informieren sich über Bustouren nach Rom oder Lourdes, drängen sich in den schönen Kathedralen und Kapellen. Die mittelalterliche Innenstadt und besonders der Marktplatz künden von vergangenem Reichtum. Über Jahrhunderte war Lemberg die wichtigste Handelsstadt Osteuropas. Mit dem Zweiten Weltkrieg versank die Stadt jedoch in provinzieller Ödnis. Die jüdische Bevölkerung war vernichtet, die polnische vertrieben. Die Nachrichten aus Lemberg beziehen sich auf den Ruf der Stadt als Hochburg radikaler Nationalisten. Wie zur Bestätigung stehen auf dem Marktplatz Souvenirstände in den rot-schwarzen Farben der Organisation ukrainischer Nationalisten. Ich denke, dass Bandera als Ukrainer zum Wohle seiner Heimat gehandelt hat und dass wir ihn dafür achten können, meint ein junger Mann in Bandera-T-Shirt. Ostap ist kein grobschlächtiger Skinhead, sondern ein freundlicher Student der Lemberger Universität. Katharina die Große war keine Ukrainerin. Warum soll ich sie achten? Außerdem hat sie viele Ukrainer auf dem Gewissen. Dann könnte ich auch gleich Stalin verehren. Der hat auch Ukrainer umgebracht. Ich erzähle, dass Bandera in Deutschland als Nazi-Kollaborateur gilt. Diese Idee hat die Sowjetmacht den Leuten eingepflanzt. Aber die Leute wissen wenig. Bandera ist ja in Deutschland begraben. Wenn ich ihn für einen Faschisten halten würde, würde ich kein Bandera-T-Shirt tragen. Für mich ist er ein Held der ukrainischen Nation. 10 Meter weiter finde ich die populärste Kneipe der Stadt, Krijivka. Ein älterer Mann in Uniform begrüßt die Besucher mit dem Satz: Ruhm der Ukraine. Den Heldenruhm, lautet die richtige Antwort, die ich nicht kenne. Werde aber trotzdem eingelassen. Man sieht es offenbar nicht ganz so eng. Eine gewundene Treppe führt in die Krijivka hinab, was so viel bedeutet wie Gefechtsunterstand. Im Keller sitzen junge Leute an groben Holztischen. Das Bier fließt in Strömen. An den Decken und Wänden historische Erinnerungsstücke zur Geschichte der UN, ihres Führers Stepan Bandera und ihres militärischen Arms im Zweiten Weltkrieg, der ukrainischen Aufstandsarmee UPA. Die Krijivka markiert die postmodern entspannte, vielleicht sogar ironische Variante des westukrainischen Bandera-Kultes. Am bedenklicheren Ende des Spektrums stehen Bandera-Museen, Bandera-Straßen und Bandera-Denkmäler. Idee, памятника, что Степан Бандера, он как один из строителей государства. Die Idee ist folgende. Stepan Bandera als einer der Erbauer des ukrainischen Staates. Alles, was im Krieg war, spielt für mich keine Rolle. Er wollte einen ukrainischen Staat. Das ist die Idee. Und dazu kommt eine Art Triumphbogen mit 4 Säulen. Der Bildhauer Mykola Posikira ist ein gedrungener, kerniger Mann von 62 Jahren, dem man ansieht, dass er harte körperliche Arbeit gewohnt ist. Seine Eltern lernten sich während des Zweiten Weltkriegs in Berlin kennen. Der Vater, ein Ingenieur aus der polnischen Ukraine, die Mutter, eine Zwangsarbeiterin aus Kiew. Als belesener Künstler weiß Posikira um die Verbrechen der Nazis und ihrer Verbündeten. Doch als beinharter Antikommunist und ukrainischer Patriot spielt er diese Verbrechen herunter. Die Leute fragen mich, auch aus Russland, Mikula, was tust du da? Und ich sage, ich habe nachgelesen. Bandera war ein Mann, der sein Leben der Idee des Staates gewidmet hat. Das ist doch gut. Er hat keine fremden Länder angegriffen. Hat er nicht. Er hat sein Land verteidigt. Er wollte, dass es frei ist. Er wollte, dass seine Muttersprache... Das sind doch keine schlimmen Sachen. Das sind alles gute Sachen. Je länger ich Mykola Posikira zuhöre, desto mehr erinnere ich mich an Kosaken-Ataman Andrei Glushakow aus Sewastopol. Den Mann, der mir mit dem Finger auf der Landkarte erklärt hatte, wie viel die Ukraine Russland zu verdanken habe. Seine politischen und historischen Ansichten könnten sich nicht stärker von denen Posikiras unterscheiden. Andrei Glushakow und Mykola Posikira, großzügig und gastfreundlich sind beide, besessen von Geschichte, gefangen in rigiden Vorstellungen von Nation, Ehre und Freiheit, der eine wie der andere. Am Ende meiner Reise durch die zerrissene Ukraine treffe ich in Lemberg noch einmal Jaroslav Rizak. Wir ziehen durchs mittelalterliche und durchs habsburgische Lemberg, durch Gassen, Museen, Kathedralen und Kapellen. Zuletzt geraten wir in die berühmte armenische Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Jaroslav Rizak weiß, weder die Ukraine als Ganzes, noch Galizien oder gar Lemberg waren je ethnisch homogen besiedelt. Wir müssen einen ukrainisch-ukrainischen Kompromiss finden. Dafür müssen die verschiedenen Teile der Ukraine Vorstellungen darüber entwickeln, was sie aufgeben müssen als Preis für Stabilität. Die Fragen, die sich stellen, lauten: Wie wichtig ist die ukrainische Sprache für die ukrainische Identität? Wie wichtig sind Integration in EU und NATO für die ukrainische Identität? Und was die Geschichte betrifft, inwieweit können sowohl Bandera als auch Lenin Teil der ukrainischen Geschichte sein? Jaroslav Rizak träumt von einer Ukraine, die den Streit zwischen Lemberg und Sewastopol, zwischen russischen und ukrainischen Ukrainern so hinter sich lässt, wie sie den uralten, oft blutigen Streit mit Polen hinter sich gelassen hat. Pragmatisch, weitsichtig, klug. Die ukrainische Sprache ist nicht so wichtig. Die europäische Integration ist wichtig. Die NATO-Integration eher nicht. Und was die Geschichte angeht, wir müssen von dem nationalistischen Narrativ wegkommen. Viele Leute sind davon geprägt, nicht weil sie Nationalisten sind, sondern weil sie es als Norm betrachten. Wenn du Europäer sein willst, musst du eine Nationalität haben. Und ich sage nein, so ist das nicht. Es gibt viele Wege, Europäer zu sein. Wir müssen die Buntheit der Welt als normal ansehen und lernen, die ethnische Vielfalt als Chance zu betrachten, nicht als Gefahr. Geschichte wird gemacht. Die Erfindung der ukrainischen Nation. Ein Feature von Uli Hufen. Es sprachen Werner Wölbern, Götz Schulte und Frauke Pohlmann. Technische Realisation Gertrud Melcher und Peter Hamacher. Regieassistenz Daniela Wakonik. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2009. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.